Gut, dann auch von mir. Guten Abend, schön, dass ihr gekommen seid. Auch herzlichen Dank an Radical M für die Einladung. Gerade in dieser Reihe, da ist ein Alternative, wo ich sehr gerne zu spreche und mich auch auf die Diskussion freue. Zwei technische Dinge vorab. Es wurde gerade gesagt, es wird aufgezeichnet. Habe ich dann irgendwie einen festen Standort hier, damit das klappt? Oder wie ist das technisch? Ja. Gut, also ich neige sonst ein bisschen dazu, durch den Raum zu tigern, während ich rede. Das versuche ich dann zu unterlassen. Und hier mich am Tisch festzuhalten. Der zweite zum Ablauf des Abends. Ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein bisschen länger reden, aber nicht zu viel länger, sonst hört einem sowieso keiner mehr zu. Mir wurde ja auch gesagt, es soll ein Einführungsvortrag sein. Ich würde danach vorschlagen, bevor wir mit Fragen und Diskussionen weitermachen, eine kurze Raucherpause einzulegen. A, weil ich das selber auch gern habe. B, aus der Erfahrung, dass immer Leute sitzen bleiben aus Höflichkeit dem oder der Referierenden gegenüber, was ja nicht sein muss. Also wer auf die Diskussion keine Lust hat, hat dann auch die Möglichkeit, sich höflich zu verabschieden und dann kommt man nochmal mit den Leuten zusammen, die Interesse haben, näher einzusteigen. Ich bin gerade mit dem bereits erwähnten Buch, das ungefähr so aussieht, relativ viel unterwegs. Es ist daher heute eine Mischung zwischen der Buchvorstellung, die ich ansonsten auch in anderen Städten mache, und einem Beitrag, der nochmal modifiziert ist für die Bedürfnisse in Göttingen und für diesen größeren Diskussionszusammenhang von There is an Alternative, dann häufig gelabelt mit dem schönen Wort Kommunismus, mit dem man sich ja recht schnell den Vorwurf einhandelt, man bewege sich, wenn man darüber nachdenkt, bereits auf dem Feld der Utopien, was immer so ein etwas schillernder, leicht anrüchiger Begriff ist. Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass es sehr unterschiedliche Verwendungsweisen davon gibt, was mit Utopien gemeint sein kann. Gerade in der Hinsicht habe ich das Buch auch geschrieben, aus dem Interesse, da einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Meine eigene Anfangsanekdote ist dazu so eine WG-Party, auf der ich war, wo dann irgendwann die Frage aufkam, wie haltet ihr es eigentlich mit der Utopie? Es waren so drei, vier Leute, die da miteinander in der Küche saßen und gesprochen haben. Und dann kamen auch eben sehr unterschiedliche Statements von utopische Romane sind langweilig, weil es da keine Konflikte gibt. Über, ich möchte lieber nicht aufs Land ziehen. Zu, ist es in der kritischen Theorie nicht verboten. Über, was war nochmal konkrete Utopie? Also tatsächlich so eine Situation, in der vier Leute versuchen, über eine Sache zu reden und sehr strikt und unergiebig aneinander vorbeireden. Um da ein bisschen gegenzuwirken, werde ich heute Abend auch darauf eingehen, auf die sehr unterschiedlichen Verständnisse von Utopie. Aber zuerst, weil ich das für einen guten Einstieg halte, mit einer These beginnen bezüglich eines Versuchs einer Definition von Utopie im sehr allgemeinen Sinne, aber hoffentlich so pointiert, dass es auch Anlass zu Streit und gegenseitiger Beratung gibt. Ich habe bisher bei diesen Veranstaltungen immer das Gefühl gehabt, ich lerne dabei selber auch. Insofern ist mir diese Diskussion zum Anschluss oder Beratung, wie ich das lieber nenne, ziemlich wichtig. Die allgemeinste Definition von Utopien, die ich vorschlagen möchte, lautet folgendermaßen: Utopie ist die historisch spezifische Vorstellung vom Glück der Individuen durch Einrichtung ihrer Gesellschaft qua Vernunft. Da steckt einiges drin, was jetzt über so eine übliche Einleitung, Utopie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Nichtort, hinausgehen soll. Und zwar zunächst der Aspekt der Vorstellung. Ich behandle Utopie im Buch als ein Bewusstseinsphänomen, als etwas, was in unseren Köpfen passiert, als eine Vorstellung, die sich aber sehr wohl abgrenzen lässt von häufig damit vermengten Konzeptionen aus dem Bereich von irgendwelchen Mythen vom goldenen Zeitalter oder irgendwelchen religiösen Vorstellungen vom jenseitigen Paradies oder vom Himmelreich Gottes auf Erden. Und zwar vor allem durch zwei inhaltliche Aspekte, die diese Abgrenzung der Utopie als ein eigenes Phänomen ermöglichen. Nämlich einerseits die Orientierung an individuellem Glück, die sich in der utopischen Tradition durchzieht und nachweisen lässt. Andererseits die Verbindung mit Vernunft und Selbsttätigkeit der Menschen als Trägerinnen einer Utopie. Die Vorstellung eben, dass Menschen in der Lage sind, nicht wie in religiösen Vorstellungen auf göttliche Gnade zu warten, sondern die Institutionen ihres Zusammenlebens selbst zu gestalten und umzugestalten. Soweit erstmal zu meiner Kurzdefinition, deren Hintergründe und Bedingungen ich im Vortrag entfalten möchte. Relevant ist für mich noch das Eingeklammerte, das historisch Spezifische, dass ich halt immer davon ausgehe, das ist dann auch ähnlich in der Utopietheorie wie in der Ideologiekritik, dass bestimmte Utopien oder Ideologien immer Vorstellungen einer bestimmten Epoche sind, die da auch bestimmte Auswirkungen haben können, aber dass wir nicht realistisch reden können über so etwas wie ein endgültiges Fernziel der Geschichte. Das handgreiflichste Beispiel, was mir dann immer einfällt, ist der Roman Utopia von Thomas Morus, auch als Ursprung des Wortes, wenn noch nicht des Begriffs, aber des Wortes, der Utopien, der da auf seiner Insel Utopia, die er im Roman beschreibt, so Sachen hat wie, es gibt keinen König mehr, es finden demokratische Wahlen statt, Schulbildung ist nicht mehr nur für die Kinder des Adels, sondern es besteht eine allgemeine Schulpflicht. Alle Einwohnerinnen Utopias haben das Anrecht auf ein Laib Brot und eine Flasche Wein pro Tag. An den Sachen lässt sich eben ablesen, das ist halt eine Utopie des 16. Jahrhunderts. Sowohl parlamentarische Wahlen als auch Schulpflicht, als auch unter Umständen die Flasche Wein pro Tag sind für uns heute nicht mehr in dem Sinne utopische Fernziele, wie es für Morus noch gewesen sein mögen, beziehungsweise auch für die Leute, die seine Utopia dann kommentiert haben, mit Argumenten, die es widerspricht völlig der menschlichen Natur, keinen König zu haben. Deshalb ist diese Utopie nicht umsetzbar. Das hat sich dann tatsächlich durch die Geschichte widerlegen lassen. Also praktisch in der Französischen Revolution wurde ja nachdrücklich durch das Köpfen des Königs bewiesen, dass man auf diesen auch verzichten kann. Dieser historische Kontext von Utopien ist daher für mich sehr grundlegend und entscheidend. Was ich im Folgenden anschließend an diese Definition versuchen möchte. Einerseits eine Evolution des Utopiebegriffs darzustellen hinsichtlich der Formen, die utopisches Denken im Laufe der Geschichte der letzten 5 Jahrhunderte angenommen hat, von den frühen Romanutopien bis zu möglichen heutigen Befreiungsutopien. Anknüpfend daran aber, und das ist auch der Schwerpunkt im Buch, die Rehabilitation des Utopiebegriffs überhaupt in philosophisch-politischen Debatten im 20. Jahrhundert, die vor allem in der Art vor sich geht, dass unterschiedliche Theoretikerinnen und Theoretiker, überwiegend Theoretiker, sich Gedanken gemacht haben über Funktionen utopischen Denkens, die dann halt auch für uns das wären, was relevant bleibt zu diskutieren. Ich werde diese beiden Punkte 2 und 3 im Folgenden sehr eng verknüpft miteinander vorstellen, um jeweils ein Beispiel und eine theoretische Interpretation zusammen zu präsentieren. Das bedeutet nicht, dass sich die jeweiligen Funktionen von Utopie auf eine bestimmte Form beschränken, sondern das dient vorwiegend der Veranschaulichung. Thomas Morus hatte ich erwähnt mit seinem 1516 erschienenen Roman Utopia, die literarische Darstellung eines Reiseberichts von jemandem, der vorgibt, diese Insel Utopia besucht zu haben, und Thomas Morus selbst, der als Figur in dem Buch auftritt, einen Reisebericht gibt, was quasi so diese Ursprungsform von Utopie ist, die Romanutopie oder literarische Utopie. Zu der ist von vornherein zu sagen, dass das für Morus selber keineswegs politisches Manifest sein sollte. Er hat sich zum Beispiel sehr dagegen gewehrt, seine Schrift aus dem Lateinischen in volkstümliche Sprachen zu übersetzen, weil seine Intention tatsächlich die war, eine Art Ratgeber für Fürsten und Gelehrte zu schreiben. Das unterscheidet sich stark von Utopievorstellungen späterer Jahrhunderte. Nichtsdestotrotz hat er Sachen geschrieben in der Utopia, die für die weitere Begriffsgeschichte von Utopie sehr relevant ist. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass es immer historisch spezifisch zu lesen ist, 1516 in den Entstehungskrisen des Kapitalismus, wo Morus eine Art Gegenbild entwirft zu der Beispiel, zu dem, dem beispielsweise Folgendes gehört. Hier dagegen, also im Gegensatz zum England seiner Zeit auf der Insel Utopia, wo allen alles gehört, ist jeder sicher, dass keinem etwas für seine persönlichen Bedürfnisse fehlt, solange nur dafür gesorgt wird, dass die öffentlichen Speicher gefüllt sind. Oder auch, weil Sie, die Utopia, nämlich nur 6 Stunden an der Arbeit sind, könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, es müsste sich daraus ein Mangel an notwendigen Dingen ergeben, weit gefehlt. Das ist auch ein zentrales Motiv in der Utopia selbst, dass er immer wieder das Glück und den Luxus und die Bedürfniserfüllung der Menschen beschreibt, die auf dieser fiktiven literarischen Insel Utopia leben sollen. Dieses Glück aber stets in Verbindung setzt mit der öffentlichen Garantie durch bestimmte Institutionen. In dem Falle eben noch sehr simpel gedacht, die öffentlichen Speicher, die reichlich gefüllt sein können, wenn alle Menschen 6 Stunden zur Arbeit herangezogen werden. An dem herangezogen werden klingt schon an, das durchaus autoritäre Motiv, das man bei Morus nicht wegdenken kann, der zwar für seine Zeit einerseits fortschrittlich argumentiert hinsichtlich demokratischer Ideen, andererseits aber durchaus auch an Institutionen wie Sklaverei für Kriegsgefangene festhält. Ich glaube, das darf man gerade in der Beschäftigung mit Morus nicht ausklammern. Das für mich Entscheidende, damit knüpfe ich auch an meiner Ursprungsanekdote, utopische Romane sind langweilig. Bei Morus ist für mich an dieser Stelle eben die literarische Form, die literarische Utopie, die Romanutopie, die dann auch eine ganze Reihe von Nachahmungen gefunden hat und bis heute findet. Das ist auch zentral, dass ich mit meinem Begriff der Evolution der Utopie nicht sagen möchte, dass sich die von mir dargestellten Formen strikt nacheinander ablösen. Das sind vielmehr unterschiedliche Momente, die sich bis heute durchziehen. Also es scheinen immer noch utopische Romane von besseren Gesellschaften, die werden dann vielleicht nicht mehr auf fernen Inseln angesiedelt, sondern in der Zukunft oder auf fernen Welten. Aber es ist auf jeden Fall eine nicht abgebrochene Tradition. Wenngleich man natürlich andererseits sagen muss, dass die politische Relevanz, die dem heute beigemessen wird, in der Kulturindustrie natürlich unvergleichlich geringer ist. Also während frühe Utopisten im 16. Jahrhundert teilweise anonym schreiben mussten oder auch Sorgen hatten, der Zensur von Klerus und Herrschenden ausgesetzt zu sein. Ist, glaube ich, heute kaum jemand, der einen utopischen Roman verfassen würde, noch ernsthaft von Repression bedroht. Um jetzt von der Formebene, der ersten Form der Romanutopie, zu wechseln auf die Funktionen von Utopien, die ich heute Abend mitdiskutieren möchte und zum Ende zuspitze. Ein Kommentar von Max Horkheimer, kritischer Theoretiker, der über Morus und die Bedeutung von Utopien in einem frühen Text über kritische Theorie und Geschichtsphilosophie Folgendes schreibt. In der Tat hat die Utopie zwei Seiten. Sie ist die Kritik dessen, was ist, und die Darstellung dessen, was sein soll. Die Bedeutung liegt wesentlich im ersten Moment, also der Kritik, beschlossen. Durch das glückliche Utopien des Morus scheint der Zustand der Massen in England hindurch, deren Sehnsucht der humane Kanzler gestaltet hat. Das ist aus einem Text, wo sich Horkheimer Gedanken macht über den Unterschied von Utopie und Ideologie, auf den ich später noch zurückkommen werde, und wo er eben als ein Moment utopischen Denkens oder das für ihn zentrale Moment hervorhebt, die Funktionsbestimmung, dass es hier um Kritik geht, um Negation eines bestehenden gesellschaftlichen Zustandes und dass umgekehrt halt auch die Utopien in einem historisch-materialistischen Sinne verstanden werden können durch die Verbindung mit ihrer sogenannten Herkunftsgesellschaft. Also wenn Morus betont, 6 Stunden Arbeit seien ein utopisches Ziel, können wir davon ausgehen, dass die Leute wesentlich mehr arbeiten mussten, um bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben. Nun hätten Utopien genau das bleiben können, literarische Utopien, Vorstellungen einer besseren Gesellschaft in Buchform, dann hätte es diese verwirrende Situation auf der WG-Party nicht gegeben und mein Vortrag wäre an dieser Stelle auch beendet. Es lässt sich daraus schon erahnen, dass es weitere Formen im Verlauf dieser Evolution utopischen Denkens oder utopischer Inhalte gegeben hat. Jemand, der beispielhaft für eine zweite Form stehen kann, ist der englische Frühsozialist Robert Owen, dessen Utopie nicht mehr aussah wie ein Buch allein, sondern ungefähr so. Dies ist ein Ölgemälde einer sozialistischen Siedlung in Nordamerika, die Owen initiiert, zu der er aufgerufen, die er geleitet hat. Sie trägt den Namen New Harmony, soll den Zustand dieser Kolonie im Jahre 1825 darstellen und ist ein Musterbeispiel für das, was ich frühsozialistische Utopie oder Siedlungsutopie nennen würde. Schon einen ganzen Schritt näher an tatsächlicher politischer Praxis, weil Owen im Gegensatz zu Morus und den literarischen Utopisten eben sehr darauf beharrt hat, dass sein Projekt eins ist, zu dem er ausdrücklich aufrufen möchte. Er behandelt dann verschiedene Themen, das Zusammenleben der Menschen in diesen geplanten Kolonien, Kommunen zu beschreiben. Und interessant für ihn, das verweist wiederum auf die Zusammenhänge innerhalb der Tradition, ist auch der Schwerpunkt auf Fragen von Produktion und Verteilung, wo Robert Owen bemerkt, die Einführung einer Maschine zur Verringerung der menschlichen Arbeit wird steigenden Vorteil für weniger Arbeit bieten. Um alle Vorteile der Zusammenarbeit zu erreichen, müssen die Menschen in kleinen Gemeinwesen oder großen Familien versammelt werden. Und die Zeit wird endlich kommen, in der jedes Individuum das erhalten wird, was es braucht, ohne Geld und ohne Preis. In dem letzten Satz, in dem letzten Aspekt, die Zeit wird endlich kommen, ist schon klar, dass hier eine Wende stattfindet, während Morus sein Utopia an einem fiktiven Ort auf einer ferngelegenen Insel ansiedelt, geht es Robert Owen um die Zukunft, die er gewissermaßen experimentell in solchen Mustersiedlungen vorwegnehmen möchte. Robert Owen selbst hätte sich, das ist ganz interessant für die Begriffsgeschichte von Utopie, niemals als Utopisten bezeichnet. Er hat vielmehr den Utopiebegriff selber als Schimpfwort gegen andere Frühsozialisten, Liberale und Konservative seiner Zeit verwendet. Zur Utopie oder zum utopischen Sozialismus wird sein Projekt tatsächlich zunächst durch die Fremdbezeichnung von Marx und Engels, die als eine der ersten den Utopiebegriff aus dem literarischen Bereich lösen und ihn zur Kennzeichnung von solchen Siedlungsprojekten verwenden, durchaus in kritischer Absicht, um sie auf eine Art zu diffamieren, als eine Art Insellösung, von denen sie zu Recht sagen, dass diese in einer kapitalistischen Umwelt so nicht funktionieren werden, wie Robert Owen oder Charles Fourier sich das vorgestellt haben, mit ihrem Konzept eines Austretens aus dem Kapitalismus in solchen Siedlungen. Owen selber hat es am Scheitern seiner Siedlungsprojekte auch selber eingesehen, unter anderem, wenn er feststellt, dass gerade in den USA, wo diese Siedlungen dann ausgeführt wurden, den Siedlerinnen die technischen Möglichkeiten fehlten, die er eigentlich vorausgesetzt hatte, und es mit der Reduktion der Arbeit dann doch nicht so geklappt hat und diese Projekte dann häufig gescheitert sind. Nichtsdestotrotz haben sich dann Marx und Engels zunächst mit ihrer Bezeichnung Utopie für solche Projekte durchgesetzt, weshalb das eben als Siedlungsutopie als zweite Form des Phänomens Utopie gewertet werden kann. Es lässt sich auch am Beispiel dieser Form wie an anderen einen Moment zeigen, was dann bei Owen und den Frühsozialisten im beginnenden 19. Jahrhundert zum Durchbruch kommt, das vor allem von dem Soziologen Karl Mannheim herausgearbeitet wurde. Mannheim hat 1929 ein Buch veröffentlicht, Utopie und Ideologie, wo er eben versucht, beide Bewusstseinsphänomene voneinander zu unterscheiden und das auch historisch einzuordnen. Bei Mannheim heißt es dann, die ökonomischen und politischen Neuformierungen riefen tiefgreifende soziale Verwirrungen hervor. Also die Entstehung des Frühkapitalismus. So konnte Engels, Morelli, Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Cabet und Owen als utopische Sozialisten verbuchen. Wo Engels immer hervorhebt, da sind schon interessante Gedankenkeime drin, aber aufgrund der noch nicht vorhandenen revolutionären Arbeiterinnenbewegung müssen die sich eben auf solche Dinge wie Siedlungsprojekte verlegen, wenngleich Marx und Engels auch immer anerkannt haben, im Fernziel, dass jedes Individuum das erhalten wird, was es braucht und teilweise auch in den Begriffen wie dem der Assoziation, die Marx und Engels von Fourier übernehmen, besteht nicht die Differenz, die diese Fremdbezeichnung als utopischen Sozialismus rechtfertigt, sondern tatsächlich in dieser Strategie der frühsozialistischen Siedlungsprojekte, die sie zugunsten einer gesamtgesellschaftlichen Umwälzung verwerfen. Was Mannheim hervorhebt an der Utopie, und das gilt für das Projekt von Owen ganz speziell, ist das Moment, dass Utopien, wie in diesem Fall, kollektive Aktivität hervorrufen können. Also, dass Leute sich entscheiden, diese Vorstellung, das Glück der Individuen durch eine vernünftige Einrichtung ihrer Institutionen hier im Kleinen zu erreichen, versuchen in die Praxis umzusetzen. Was für Mannheim dann auch das entscheidende Kriterium ist, um Ideologie und Utopie zu unterscheiden, die beide zeitgebunden sind an ihre Entstehungsgesellschaft, Aber während die Ideologie diese zu rechtfertigen versucht oder die notwendige allgemeine Täuschung über einen Zustand artikuliert, würde die Utopie, da schließt er sich auch Horkheimer an, eine kritische Position dazu bezeichnen und, darauf legt Mannheim, den Schwerpunkt Aktivität auslösen oder zur Motivation politischer Praxis dienen, was ich für heute als eine zweite Funktion von Utopie festhalten möchte. Kommen wir damit in schnelleren oder langsamen Schritten in unser Jahrhundert oder die beiden unmittelbar davor und damit auch näher heran an die Frage des heutigen Abends nach dem Kommunismus als konkrete Utopie. Ich hatte Karl Marx bereits erwähnt, der zunächst seinen wissenschaftlichen Sozialismus gerade dadurch abgrenzt vom Frühsozialismus, dass er den Frühsozialisten das Etikett utopisch anheftet und selber beansprucht, dass seine Zukunftsvorstellung von Sozialismus oder Kommunismus keine Utopie wäre, was natürlich mit dem von ihm verwendeten Utopiebegriff zusammenhängt. Gleichwohl ging Marx sehr sicher und, wie er meinte, mit wissenschaftlicher Begründung davon aus, der Sozialismus siegt. Er hat, wie das dann im 20. Jahrhundert im Rückblick diskutiert wurde, durchaus etwas formuliert, was wir als eine Befreiungsutopie bezeichnen können, die nach seiner eigentlichen Begrifflichkeit keine sein sollte. Befreiungsutopien mit dem Anspruch gesamtgesellschaftliche Umsetzung unterscheidet sich natürlich allein dadurch, durch diesen Anspruch gravierend von den Siedlungsutopien, die so eine Art Rückzug oder Austritt aus dem Kapitalismus darstellen sollten, wie es bis heute immer wieder in diversen Kommuneprojekten versucht wird. Und natürlich auch von der reinen Beschränkung des Begriffs auf literarische Utopien, die vor allem so kritische Gegenbilder in Romanform geliefert haben. Nichtsdestotrotz hat auch Marx, meist zusammen mit Engels, wenn auch spärlich, sich durchaus zu Fragen der Zukunft geäußert. Beispielsweise in seinem Frühwerk Elend der Philosophie, 1844, wo es bei ihm heißt, die arbeitende Klasse wird im Laufe der Entwicklung an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschließt, und es wird keine eigentliche politische Gewalt mehr geben. Also keine Klassen, kein Staat, die Negation. Eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist, worin sich auch rückblickend betrachtet dieser utopische Grundgedanke fortsetzt, dass es eben um das Glück von Individuen geht, dass die Bedingung dafür aber die vernünftige Einrichtung der Gesellschaft ist. Sicherlich hat Marx sich gerade in seinem Hauptwerk, dem Kapital, doch vorwiegend mit der Kritik des Kapitalismus beschäftigt und nicht mit der Frage, was denn danach kommen soll, und führt dafür auch zwei Argumente an. Einerseits geht er davon aus, dass der Kapitalismus als historische Periode bereits in sich den Keim des eigenen Untergangs trägt, also an seinen sich krisenhaft zuspitzenden Widersprüchen zugrunde gehen wird, aus objektiver Notwendigkeit. Häufig in seinen politischen Schriften gekoppelt mit der Überzeugung, es werde sich durch die Entwicklung des Kapitalismus eine Verelendung ergeben, die das Proletariat dazu zwingen wird, den Kapitalismus zu beseitigen. Darauf hat er sich auch recht früh zusammen mit Engels geeinigt, wie folgendes Zitat ausdrückt, das eben auch den Anspruch unterstreicht, keine Vorstellung zu geben im utopischen Sinne, sondern eine wissenschaftlich unterfütterte Prognose. Und zwar schreiben Marx und Engels zusammen in der deutschen Ideologie. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Das sind dann gerade die Sätze, auf die sich im 19. und 20. Jahrhundert noch vor allem die sich marxistisch dünkende Sozialdemokratie berufen hat, die daraus dann häufig das Argument gemacht haben, wie Marx und Engels uns gezeigt haben, geht der Kapitalismus von selber seinem Untergang entgegen. Das Proletariat wird im Laufe dieses Prozesses gezwungen sein, seine Rolle als Totengräber von Kapital und Staat zu erfüllen. Es ist aber ohnehin durch die objektiven Bedingungen dazu gezwungen. Vor diesem Hintergrund und dann auch der historischen Erfahrung des Scheiterns der proletarischen Bewegung an Faschismus, Stalinismus, Nationalsozialismus beginnt überhaupt erst im frühen 20. Jahrhundert das, was ich die Rehabilitation des Utopiebegriffs nennen würde, die vor allem folgende Zielsetzung hat, nämlich neben dem Blick auf die objektiven Bedingungen, den Blick dazu zu schärfen, dass es auch einen subjektiven Faktor gibt, dass es in den Bemühungen um gesellschaftlichen Wandel, um Befreiung, um Emanzipation eben tatsächlich nicht gleichgültig ist, was die Menschen sich vorstellen, was sie anstreben, was sie wünschen, was sie hoffen, sondern dass das ein ganz entscheidender Faktor in politischen Auseinandersetzungen ist. Also wenn beispielsweise dann auch Kleinbürgerinnen und Proletarier sich der Ideologie der Volksgemeinschaft anschließen, statt ihre historische Mission zu erfüllen, den Kapitalismus zu stürzen. Also dann statt der sozialistischen Aufklärung die antisemitische Ideologie vorziehen. Und das sind gerade die Erfahrungen, die in der kritischen Theorie der Gesellschaft reflektiert werden und die ganz erheblich diese Utopie-Debatte im 20. Jahrhundert speisen. Die nicht notwendig gerichtet sein muss gegen wissenschaftlichen Sozialismus oder das, was Marx und Engels sich darunter vorgestellt haben. Einer, der das am pointiertesten ausdrückt, ist sicherlich der Philosoph Ernst Bloch, der folgendermaßen schreibt: Marxismus ist nicht keine utopische Funktion, sondern das Novum einer prozesshaft konkreten. Prozesshaft soll meinen, das Fernziel, auch von Marx und Engels, was sich, wie ich gesagt habe, durchaus in Ansätzen auch schon bei literarischen Utopisten wie Morus findet, und was auch in der Fernzielperspektive Aspekte des Frühsozialismus weiterführt, nicht fundamental unterscheidet, aber versucht, prozesshaft zu verbinden mit Tendenzen, mit den Krisentendenzen im Kapitalismus selber und mit dem Bemühen um seine Überwindung. In dem Sinne ist Marxismus für Bloch das, was er konkrete Utopie nennt, die er folgendermaßen definiert. Sie, die konkrete Utopie, ist noch nicht im Sinne einer Möglichkeit, dass es sie geben könnte, wenn wir etwas dafür tun. Die Möglichkeit ist nach wie vor das, was objektiv gegeben sein muss. Die Entscheidung, etwas dafür tun zu wollen, ist die Frage des utopischen Bewusstseins. Ich habe das im Buch beispielsweise illustriert an älteren, durchaus abstrakten Utopien, die sich schon recht früh finden, über zum Beispiel die Überwindung des Hungers in der Welt, die halt zu dem Zeitpunkt zur konkreten Utopie wird, wenn die Möglichkeit besteht, das auch einzulösen. Es gibt eine sehr interessante Studie von einer Ernährungswissenschaftlerin, die vor einigen Jahren von der UNO beauftragt war, eine Studie über Welthunger und Welternährung zu erstellen und die dann zu dem Ergebnis kommt, ja, dieser Planet ist in der Lage, beim aktuellen Stand der Produktivkräfte mindestens 9 Milliarden Menschen problemlos zu ernähren. der Welthunger ist überflüssig. Es ist konkret möglich, ihn zu beseitigen. Es ist allerdings eine Frage der Entscheidung, das dann auch zu tun. Also es gibt die objektive Tendenz, es gibt die Möglichkeit her, die konkrete Utopie, wie Bloch sie versteht, zeigt diese Möglichkeit auf. Das wäre für ihn das Moment der Konkretion, des einer Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten im eigenen Bewusstsein zu artikulieren. Und da dann sogar den Marxismus oder die marxistische Tradition selbst als Utopie in diesem neuen, von ihm geprägten Sinne der Befreiungsutopie zu verstehen. Dieser Beginn einer Rehabilitation des Utopiebegriffs aufgrund der historischen Erfahrung hat eine ganze Reihe von Konsequenzen im unmittelbar praktischen Sinne im 19. und 20. Jahrhundert. Vor allem, was diese Einschätzung subjektiver Wünsche, Bedürfnisse für Befreiungsprozesse angeht, die halt, wie ich schon gesagt hatte, in der marxistischen Sozialdemokratie negiert wurde oder als unwissenschaftlich ausgeklammert blieb, während sie dann in kritischer Theorie und vor allem in der darin stattfindenden Utopiedebatte diskutiert und geprägt wurden. Das lässt sich auch als Hintergrund dieser Utopiedebatte im 20. Jahrhundert an einigen Zitaten verdeutlichen. Und zwar schreibt Karl Kautsky noch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert einer der als führend anerkannten Marxisten, also derjenige, der gefragt wurde, was haben denn Marx und Engels gemeint, der das dann explizit in diesem anti-utopischen Sinne beispielsweise 1892 zuspitzt. Marx und Engels haben uns gezeigt, dass die Entwicklung zum Sozialismus unwiderstehlich fortschreitet. Nach bestimmten Gesetzen, nicht nach den Wünschen und Launen der Menschen. Ich finde, das ist, illustriert sehr gut mein Argument, dass diese Aspekte, die Wünsche der Menschen, ausgeklammert werden, aufgrund einer bestimmten Lesart des Marx'schen Werkes, die dann eben dessen Kritik an der Naturwüchsigkeit des Kapitalismus so zu lesen versucht, als gäbe es auch ein Naturgesetz, das dem Kapitalismus vorschreibt, in den Sozialismus hineinzuwachsen, wo es dann auf die revolutionäre Tätigkeit tatsächlich nicht mehr ankommt. Also Kautsky war dann auch derjenige, der für die SPD festgehalten hat, wir sind eine revolutionäre Partei, weil wir wissen, dass der Kapitalismus von sich aus zugrunde gehen wird. Aber weil wir das wissen, müssen wir keine Revolution machen und können dann auch Phänomene wie den Ersten Weltkrieg als notwendige Phänomene im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung deuten, gegen die wir dann nicht zu opponieren brauchen. Von diesem Verständnis vom wissenschaftlichen Sozialismus heraus erklärt sich meiner Meinung nach überhaupt, warum unter dem Schlagwort Utopie da eine Debatte im Gang kommt im 20. Jahrhundert. Bloch hatte ich erwähnt. Bloch gegen Kautsky würde sich dann so lesen. Der Sozialdemokrat als völlig utopieloser Typ, ein Sklave der objektiven Tendenzen, wartet dann zwinkernd ab, bis die ökonomischen Bedingungen zum Sozialismus völlig reif geworden sind. Sie sind aber niemals völlig reif oder so perfekt, dass sie keinen Willen zum Handeln brauchten, keinen antizipierenden Traum oder konkrete Utopie im subjektiven Faktor diesen Willens. Das ist genau diese Konstellation, bei Bloch auch geprägt durch die Politik, durch die Burgfriedenpolitik der SPD im Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, Entschuldigung, auf die er dann 1918 mit seinem Buch Geist der Utopie auch Bezug nimmt und dann quasi die Rehabilitation innerhalb des Marxismus im Kontrast zu diesem wissenschaftlichen Sozialismus der SPD entwirft. Das ist bei Bloch, der dann da noch in den 20er Jahren zuschreibt, der in den 30er Jahren eine Faschismustheorie entwickelt, die daran anknüpft, noch weitgehend eine theorieimmanente Geschichte. Also er findet nicht den Widerhall in der Arbeiterinnenbewegung, für die er zu schreiben beansprucht. Das ändert sich ein bisschen. Ich kann das hier nur sehr stichpunktartig machen in dem, was ich eine zweite Renaissance des Utopischen in den 60er und 70er Jahren nennen würde, wo dann auch gerade so Leute wie Marcuse, der dann seinen kategorischen utopischen Imperativ formuliert, also er zumindest veröffentlicht es nicht, das wird im Nachlass gefunden, aber er bemüht sich dann zusammen mit Bloch und anderen, der da auch ein längeres Radiogespräch mit Adorno drüber führt, diese Bedeutung von subjektivem Faktor im Zusammenspiel mit objektiven Tendenzen mehr herauszustellen. Und diesen Aspekt, wie Bloch das nennt, des Willens zum Handeln, was dann tatsächlich auch von einigen Leuten um 68 herum aufgegriffen wird. Typischer Satz von Rudi Dutschke im Gespräch mit Bloch 1967, was auch so ein bisschen der Beginn von deren Lehrer-Schüler-Verhältnis ist. Dutschke 1967, es hängt heute mehr denn je von der subjektiven Tätigkeit, dem revolutionären Willen der Menschen ab. Vorausgesetzt, wie Horkheimer das seit den 30er Jahren macht, wie Marcuse und Bloch das noch in den 60er Jahren unterstreichen, die materiellen ökonomischen Bedingungen für eine Gesellschaft im Zustand der Befriedung sind erfüllt, dann ist das, was hinzukommen muss, was durch Ideologie, Kulturindustrie, Integration, was auch immer, blockiert wird, genau dieser utopische Anspruch, die qualitativ andere Gesellschaft auch herbeizuführen. Diese zweite Renaissance von Utopie und Utopiedebatten, es gibt eine ganze Flut von Literatur in den 60er und 70er Jahren, findet recht abrupt ihr Ende. In den späten 80ern, frühen 90er Jahren, wo dann zumindest in der öffentlich wahrnehmbaren Diskussion so eine Tendenz einsetzt mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus der UdSSR, auch ein Ende der Utopien oder ein Ende der utopischen Energien auszurufen. Das ist durchaus schon früher vorbereitet, beispielsweise beim Jürgen Habermas, der 1985 als eine Art Nachruf auf die utopische Renaissance der 60er und 70er Jahre schreibt, 1985. Heute sieht es so aus, als seien die utopischen Energien aufgezehrt, als hätten sie sich vom geschichtlichen Denken zurückgezogen. Die Zukunft ist negativ besetzt. Das verbindet Habermas mit zwei Tendenzen der Zeit. Einerseits die für die 80er Jahre prägenden großen sozialen Bewegungen, Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung, die halt eher mit einer Zukunftsvorstellung, die sich vielleicht im Atomkrieg bündelt, auftreten und daher so eine negative Warnung vor der Zukunft hervorheben. Im Unterschied zu Ansätzen der Studierendenbewegung, aber auch der Frauenbewegung oder der Ökologiebewegung in den 60er Jahren, die eben noch stärker dieses utopische Moment gehabt hätten, was Habermas dann verloren gehen sieht. Nicht zuletzt auch, damit wir wiederum bei der Frage der Partei wären, durch den Übergang vieler auch dann der handelnden Personen, einschließlich Rudi Dutschke, von außerparlamentarischen, einigermaßen subversiven Bewegungen zum neuen Pragmatismus der Grünen, den Habermas dann wohlwollend diagnostiziert, okay, die würden jetzt den Utopieverzicht leisten und sich auf realistische Ziele orientieren. Wozu das führt, haben wir ab 98 unter Rot-Grün anhand einer Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke, anhand von Kriegen, anhand der Zustimmung zu Hartz IV mehr als genug erfahren dürfen. Dass die Utopiedebatte selbst damit noch nicht erledigt ist, sondern sich die Funktionen von Utopien die ich im ersten Teil entworfen habe, heute noch sinnvoll anwenden lassen und das auch für Debatten über emanzipatorische Perspektiven wichtig sind, möchte ich nun im Schlussteil aufzeigen. Zur Reaktualisierung von Utopie im 21. Jahrhundert. Auch dies kann nur sehr schlaglichtartig erfolgen. Das Modell, das ich dafür gerne verwende, zur Verbindung von Theorie und Phänomen, ist dieses wahrscheinlich physikalisch höchst unkorrekte Atommodell, das mir aber helfen soll, eine Denkfigur, die ich utopische Konstellation nennen möchte, zu erläutern. Und zwar verstehe ich Utopie oder utopisches Bewusstsein ähnlich, wie man das auch mit Ideologie machen müsste, als ein Phänomen, also nicht etwas, wofür oder wogegen man sich entscheidet, sondern was man wahrnehmen und analysieren kann. In meinem Fall schlage ich vor, solche utopischen Phänomene vor allem hinsichtlich der bereits skizzierten Funktionen, die utopisches Bewusstsein haben kann, zu verstehen. Da ich heute eingeladen bin von der Gruppe Radical M, die organisiert ist im kommunistischen Ums Ganze Bündnis, habe ich als Quelle oder empirisches Phänomen einen Artikel aus der Straßen aus Zucker genommen, die Ausgabe 2 von 2009, wo sich utopisches Bewusstsein relativ einfach nachweisen lässt, weil die Autorinnen auch so freundlich sind, den Utopiebegriff selber zu verwenden. Das ist heute längst nicht bei allem, was ich als Utopie bezeichnen ließe, der Fall, was eben auch mit der Diffamierung des Begriffs als unrealistisch etc. zu tun hat. In dieser Straßen aus Zucker heißt es zum Kommunismus: dieser meine eine Gesellschaft, in der alle selbstbestimmt und frei, entsprechend ihren Fähigkeiten, die Arbeit, die gemacht werden muss, verrichten und entsprechend ihren Bedürfnissen am gesellschaftlichen Reichtum teilhaben. Dieser Kommunismus wurde bis jetzt nicht durchgesetzt. Er ist eine Utopie, etwas, das zeitlich und räumlich weit weg von uns scheint. Also hier ist auch klar, also zumindest unterstelle ich das Leuten, die in der Straßen aus Zucker schreiben, dass es nicht darum geht, diese literarische Tradition wieder zu beerben und dazu aufzurufen, dringend mal wieder einen Roman darüber zu schreiben, wie schön es im Kommunismus sein wird. Dass es zweitens auch nicht darum geht, den in kleinen Mustersiedlungen auszuprobieren oder vorwegzunehmen, wie Owen das noch vorgeschlagen hätte, sondern dass sie damit in der Tradition eines Begriffs von Befreiungsutopie stehen, wie er sich eben vor allem aus der Utopiedebatte des 20. Jahrhunderts ergibt. In dem Artikel selber finden sich dann einige Aspekte, an denen sich das aufzeigen lässt oder auch nachweisen ließe, selbst wenn da jetzt nicht netterweise stehen würde, wir verstehen Kommunismus als eine Utopie, sondern auch an bestimmten Momenten der Argumentation selbst. Dort heißt es zum Beispiel: nur indem wir sagen, wie wir nicht leben wollen und was an dieser Gesellschaft falsch ist, können wir im Anschluss daran sagen, wie eine künftige Gesellschaft aufgebaut sein soll. Diese Bestimmung des Kommunismus im Ausschlussverfahren nennen wir Negation. Das entspricht dann genau dem, was ich mit Max Horkheimer Negation als eine relevante Funktion utopischen Bewusstseins bezeichnet habe. Was uns in diesem Artikel ansonsten über den Kommunismus verraten wird und heute Abend noch zu diskutieren wäre, ist beispielsweise Folgendes: wenn man die zum Erhalt der Gesellschaft notwendige Arbeit gerechter auf alle Schultern verteilt, dann kommt man zu dem Schluss, dass jeder nur 2 bis 3 Stunden pro Tag arbeiten muss. Das unterscheidet sich jetzt von den 6 Stunden bei Morus. Charles Fourier war in seiner Utopie bei 4 Stunden gewesen. Straßen aus Zucker unterbieten das Ganze jetzt nochmal um 2 bis 3 Stunden. Wohlwollend gesprochen, eben mit Rückblick auf Entwicklung von Produktivkräften, die Möglichkeiten schaffen, welche aber, um Ernst Bloch zu folgen, nur zu einem subjektiven Faktor in Auseinandersetzung werden, wenn man diese Konkretion, also das Zusammenfassen der konkreten Möglichkeiten in utopischen Äußerungen wie dieser vom 3-Stunden-Tag pointiert. Als drittes endet dieser Artikel in der Straßen aus Zucker 2009, Ausgabe Nummer 2, sehr bezeichnend mit dem Schlusssatz: Größer könnte unser Ziel nicht sein, doch wir sind angetreten, die ersten zaghaften Schritte auf diesem langen Weg zu gehen. Da verbinde ich das, was Karl Mannheim hervorgehoben hat als Funktion oder als als Beispiel utopischen Denkens, nämlich dieses Phänomen, dass solche utopischen Äußerungen verbunden sind mit einer Tendenz zur Praxis, mit dem Anspruch, Schritte auf diesem Weg zu unternehmen, was dann auch gerade die Befreiungsutopie von der literarischen oder Romanutopie unterscheidet. Und dass Utopie eben im Bewusstsein der Handelnden nicht als allein ausschlaggebender Faktor, sondern als ein Beitrag eingeordnet werden kann, die eigene Motivation, sich auch vorzustellen, im wörtlichen Sinne, sie sich gegenüberzustellen und da gewissermaßen sowas wie ein Leitmotiv, eine Denkfigur Kommunismus zu haben, die basieren soll auf der Negation des Bestehenden, aber auch der Konkretion der im Bestehenden angelegten objektiven Möglichkeiten in Verbindung mit Motivation als Willen, diese Utopie auch zu erreichen. Dass es grundsätzlich im Begriff der Utopien, wie ich ihn verwende, angelegt ist, dass es umsetzbar ist, sofern es sich um konkrete Utopien handelt, dürfte deutlich geworden sein. Man kann, wie Mannheim das macht, da den Einwand erheben, das weiß man immer erst im Nachhinein. Also wir wissen jetzt im Nachhinein, dass die Utopien von Thomas Morus, Schulpflicht, parlamentarische Wahlen, offenbar umsetzbar waren, nicht im 16. Jahrhundert, aber mit einem gewissen zeitlichen Spiel durch die Jahrhunderte. Nichtsdestotrotz finde ich dieses Beispiel wichtig, gerade in Diskussionen über die Frage, is there an alternative, auf den Utopievorwurf durchaus zu kontern mit dem, was aus der utopischen Tradition bekannt ist, was eingelöst wurde, was man eben dann erklärt mit dem Argument, Utopien sind Utopien ihrer Zeit, in denen konkrete Möglichkeiten aufscheinen können, für deren Umsetzung sich die Leute dann halt entscheiden müssen, die nicht, wie der wissenschaftliche Sozialismus glaubte, ohne subjektiven Faktor als garantiert gelten können. Mein vorletzter Punkt, diese eben von mir erwähnte Utopie als Tradition, ist nicht nur etwas, was man betreiben sollte, um unterschiedliche Formen von Utopie auseinanderzuhalten, sondern was selbst in sich ein Erklärungsmoment und eine Stärkung utopischen Bewusstseins bedeuten kann. Ich werde deshalb so eine kurze Traditionslinie zeichnen, bevor ich zu meinen abschließenden Thesen komme. Der libertäre Sozialist, soziale Anarchist Gustav Landauer, hat dieses Moment der Tradition in einem Buch von 1907 namens Die Revolution herausgearbeitet und betont. Die Utopie ist also die zu ihrer Reinheit destillierte Gesamtheit von Bestrebungen. Also in meiner Sprache ein Bewusstseinsphänomen. Jede Utopie setzt sich aus 2 Elementen zusammen, aus der Reaktion gegen die Topie, aus der sie erwächst. Topie meint bei Landauer einen bestehenden gesellschaftlichen Zustand, der dann immer eine Utopie erzeugt, der dann eine andere Utopie folgt und so weiter. Das ist so ein geschichtsphilosophisches Modell, durchaus sehr linear und darin kritikwürdig. Also Brüche oder Katastrophen kommen da eigentlich nicht vor. Interessant ist dieses Moment der Erinnerung an sämtliche bekannte früheren Utopien, die in die nachfolgenden eingehen. Das kann ich abschließend an den Beispielen aufzeigen, die ich bereits erwähnt habe. Wir hatten bei Morus schon, wo allen alles gehört, ist jeder sicher, dass keinem etwas für seine persönlichen Bedürfnisse fehlt, solange nur dafür gesorgt wird, dass die öffentlichen Speicher gefüllt sind. Bei mir das klassische Beispiel für meine Definition, worum es bei Utopie geht, was sie von anderen Zukunftsvorstellungen, Mythen, Religionen abgrenzt, diese Verbindung von individuellem Glücksanspruch und Einrichtung der Gesellschaft. Bei Morus als literarisches Vorspiel zum Siedlungsprojekt erhoben von Robert Owen, taktisch sehr umstritten, aber durchaus mit dem, was Engels dann an Owen nennt, den Durchbruch zum Kommunismus, nämlich, dass die Zeit endlich kommen wird, in der jedes Individuum das erhalten wird, was es braucht, ohne Geld und ohne Preis. Also auch da Anfänge einer utopischen Tradition, die durch den Marxismus hindurchgeht. Ernst Bloch nennt es dann immer den Wärmestrom des Marxismus im Unterschied zum Kältestrom. Der Kältestrom betreibt die Analyse der objektiven Bedingungen. Das ist der wissenschaftliche Anteil. Der Wärmestrom richtet sich auf die Hoffnungen, Bedürfnisse, Wünsche. Das, was sich als Utopien daraus im kritischen Sinne ergibt, auch umzusetzen und sich als Motivation vorzunehmen, wie es dann eben in der Straßen aus Zucker, die ich damit in diese Tradition einreihe, sich auch in sehr schöner Form wiederfindet. Mit einer kurzen Skizze des Kommunismus, in der es heißt, in einer Gesellschaft, in der tagtäglich entsprechend den Fähigkeiten und Bedürfnissen gearbeitet und dabei vernunftgeleitet agiert wird, Klammer auf, ohne die Reinigung der Kanalisation funktioniert auch der schönste Kommunismus nicht, also muss es gemacht werden. In dieser Gesellschaft geht man einfach in den Laden, wählt die Güter des persönlichen Bedarfes, die und nicht mehr, alles andere wäre unlogisch, und bezahlt mit einem Lächeln. Wenn man will, gehört das eben in diese Tradition von Kommunismus als Utopie, die sich von den literarischen Utopien über die frühsozialistischen Siedlungsutopien bis zur heutigen Befreiung Utopien durchzieht, die im Gegensatz zu den Beispielen, die ich genannt hatte, beispielsweise die bei Morus utopische Schulpflicht, eine Utopie ist, die als noch unabgegolten bezeichnet werden muss, das eben noch nicht eingelöst ist, gleichwohl unterstellt wird, es handelt sich um eine konkrete Utopie, für die die notwendigen gesellschaftlichen Bedingungen vorliegen. Was gestärkt werden muss, ist unter anderem neben Ideologiekritik, neben der Debatte über unsere Organisationsformen, das utopische Bewusstsein, dieses Ziel auch einlösen zu wollen. Meiner Meinung nach nicht, indem wir Romane verfassen oder Siedlungen gründen, auch nicht, indem wir Utopien in Programmen skizzieren, sondern durchaus mit Hinblick auf bestehende soziale Bewegungen, auf konkrete Kämpfe, in denen man mit einem funktionalen Utopiebegriff auf die Suche gehen kann nach dem utopischen Moment, um es herauszuarbeiten und zu stärken. Was ich für dringend notwendig halte, gerade mit Hinblick auf die Frage Perspektiven der Utopie. Ich möchte dabei schließen mit einem letzten Zitat, was heute sehr gut reinpasst, weil wir aus dieser philosophischen Debatte bisher fast nur Männer hatten, die auch überwiegend diejenigen sind, die im 20. Jahrhundert als Theoretiker sich dazu geäußert haben. Zum anderen, weil wir mit Bini Adamczak dann auch noch mal jemanden haben zum Abschluss, die bereits in dieser Reihe gesprochen hat. Und zwar hat Binia Damschak 2013 zusammen mit Guido Kirsten in einem Text Folgendes formuliert. Gegen die neoliberalen Versprechen individueller Partizipation und die islamistischen oder faschistischen repressiven Sozialprojekte muss die Linke eine utopische Offensive setzen. In dieser meditanten Sprache von der utopischen Offensive wird bereits deutlich, dass es nicht nur darum geht, eine theoretische Negation zu leisten, eine Quelle der Motivation zu haben, sich in eine bestimmte Tradition zu stellen, Möglichkeiten konkret, das muss nicht heißen, detailliert oder in Gesamtentwürfen, aber in Umrissen zu formulieren, sondern dass Utopie und Utopietheorie auch ein Bestandteil praktischer Auseinandersetzung ist, gerade im Konflikt mit Ideologien, die ja ebenfalls Reaktionen sind auf eine mit Landauer sozusagen bestehende Utopie und Entwürfe machen, die für Menschen attraktiv sein können. Binia Damschak nennt an der Stelle die neoliberalen Versprechen. Wenn wir uns alle genug anstrengen, können wir es individuell und persönlich für uns schaffen. Was ja auch eine Zukunftsperspektive auf den individuellen Bereich verkümmert darstellt. Oder noch gefährlicher und vielleicht auch aktueller islamistische oder faschistische Vorstellung von Religionsgemeinschaft, Volksgemeinschaft, in der das Individuum dann zugunsten eines Ganzen aufgehen soll, was natürlich strikt gegen die utopische Herangehensweise der Verbindung von individuellem Glück mit sozialen Institutionen ist. Und quasi diese Vermittlung sogar durchstreicht in der ideologischen Vorstellung, man müsse nicht eine sich tatsächlich unterscheidende Zukunft erkämpfen, sondern könne in den Schoß einer Volksgemeinschaft oder dergleichen zurückkehren. Das, was Binia Damschak stark macht, ist tatsächlich die Notwendigkeit, über Kritik und eigene Organisation hinaus, diesen utopischen Aspekt in der radikalen Linken auch offen zu benennen und ihn dadurch offensiv werden zu lassen. Eine Anekdote, an die ich dann häufig denken muss, schildert Ernst Bloch in seinem Buch Erbschaft dieser Zeit. Er beschreibt da eine Versammlung Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in Berlin, wo ein Kommunist und ein Nazi miteinander diskutieren. Der Nazi ist so freundlich, dem Kommunisten zuerst das Wort zu überlassen. Der Genosse von der KPD referiert die Theorie des tendenziellen Falls der Profitrate und belegt sie dann mit diversen Zahlen, um zu zeigen, dass der Kapitalismus jetzt aber wirklich derartig in der Krise ist, dass er sich nun seinem Ende nähert und es nicht mehr lange dauern kann. Tatsächlich ein marxistischer Wissenschaftsoptimismus, der den utopischen Faktor wie den ideologischen Faktor unterschätzt. Der Nazi, der dann das Wort bekommt, beginnt seine Rede nach der Schilderung von Bloch mit den Worten: Hier haben wir wieder einmal gesehen, was Kommunisten und Kapitalisten gemeinsam haben. Sie reden nur über Zahlen. Ich aber verspreche euch die Volksgemeinschaft. Donnernder Applaus. Ich möchte Bloch jetzt nicht unterstellen, dass er so naiv gewesen wäre zu glauben, dass man Leute, die bei Volksgemeinschaft applaudieren, durch eine andere Agitation auf seine Seite ziehen kann. Ich würde seiner Analyse aber zugestehen, dass der Punkt, dass es wichtig sein kann, auch über das Attraktive der eigenen Vorstellung zu reden. Nicht nur über den tendenziellen Fall der Profitrate, sondern auch über das jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, dass dieses Greifen in die Fantasie, wie Bloch das nennen würde, tatsächlich ein Aspekt ist, der für linksradikale Organisierung und Politik entscheidend sein kann und dass wir da auch gar nicht so verschämt sein müssen. Mit den Relativierungen, die man machen kann, Utopien sind keine Version oder Vision eines tatsächlichen gesellschaftlichen Endzustandes, sondern sind grundrisshafte Entwürfe und lassen sich auch ohnehin nicht umgehen, da sie nun mal in einer Gesellschaft entstehen, da sie Möglichkeiten aufzeigen und Bedürfnisse ausdrücken. Deshalb müssen wir auch in der Lage sein, jetzt im Sinne von Bini Adamczak, uns damit auseinanderzusetzen und das eventuell über das Wie, würde ich mich gerne mit euch beraten, zu so etwas zu bündeln, was sie eine utopische Offensive nennt, für die ich abschließend thesenhaft 4 Bedingungen formulieren möchte. Erstens, Wissen um die Evolution des Utopiebegriffs vom Roman über die Siedlung zur Denkfigur kritischer Theorien. Wenn wir die Diskussion durcheinander führen, da hatte ich am Anfang schon darauf hingewiesen, bekommen wir äußerst lustige, aber wenig erhellende Ergebnisse. Der Schwerpunkt in meinem Buch liegt deshalb auch ganz strikt auf dieser Debatte über Befreiungsutopien, weil nur da eigentlich in diesem Begriff der Befreiungsutopie auch eine mögliche Antwort auf die Frage, what is an alternative und wie redet man überhaupt über solche Alternativen, stecken könnte. Zweitens, theoretische Rehabilitation von Utopien als ein subjektiver Faktor, der als Teil von Emanzipation wirkt. Hätte nicht der wissenschaftliche Sozialismus in unzähligen Pamphleten der sogenannten marxistischen Sozialdemokratie immer wieder versucht zu unterstreichen, dass es vollkommen irrelevant ist, was die Leute wünschen, hoffen, vorhaben, sich vorstellen, hätte es meiner Meinung nach diese Utopiediskussion im 20. Jahrhundert nicht gegeben. Also Leute wie Horkheimer, Bloch, Mannheim reagieren genau mit der Rehabilitation von Utopien auf diesen Verlust innerhalb linker Vorstellung, speziell auf diese Vorstellung eines quasi automatischen Ablaufs von Geschichte, für die es keine utopische eigene Zielsetzung mehr bedürfe. Drittens, das ist mir wichtig, die Prüfung von Utopien, ob sie dem Anspruch kritischer Negation, die Ideologiekritik betreibt, gerecht wird. Nicht jedem Zukunftsvorstellung wäre im Sinne von Horkheimer oder Bloch kritische oder echte Utopien, sondern nur diejenige, die sich tatsächlich mit den Grundstrukturen und Grundbedingungen des Lebens unter kapitalistisch-staatlich-patriarchalen Verhältnissen auseinandersetzt. Das kann man dann auch als einen Prüfstein kritischer Theorie an Utopien herantragen und stärken, wenn es um doch nennt das echte Zukunft gehen soll. Viertens, Reaktualisierung von Utopie nicht als Aufstellen von Entwürfen, sondern durch Feststellen utopischer Momente. Mit der Skizzierung diesen Anspruchs endet mein Buch leider. Ich musste als Einführung auch irgendwo einen Schlusspunkt setzen. Ich habe dann nur noch einige skizzenhafte Entwürfe. Grundlegend ist für mich aber die Überlegung, man kann sich zu den eigenen Utopien verhalten, man kann das auch äußern. Ich finde diesen Artikel aus der Straßen aus Zucker da auch ein gelungenes Beispiel für. Man sollte aber, wenn man das Ganze tatsächlich gesellschaftstheoretisch betrachten will, auch ein offenes Auge dafür haben, was für Utopien oder utopische Ansätze, das können auch Partialutopien sein, es muss nicht immer in sich direkt der Kommunismus benannt werden, sondern man könnte auch diskutieren, was für utopische Ansätze mit Debatten über Care-Revolution, Recht auf Stadt, Bleiberecht für alle verbunden sind und die aus dieser Perspektive eines funktionalen Utopiebegriffs untersuchen, diskutieren, aufnehmen, sich darauf beziehen und versuchen damit so etwas wie Utopiebewusstsein, also auch ein historisches Bewusstsein für die Möglichkeit gesellschaftliche Veränderung durch kritisch reflektierte Praxis zu stärken. Ich betone das gerne am Ende als eine Perspektive, die für mich auch so einen Auftrag im Sinne dieser utopischen Offensive darstellt, sich das genauer anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen und utopische Phänomene als ein soziales Phänomen auch einfach ernst zu nehmen und nicht zu ignorieren, was eben auch sehr sträfliche politische Konsequenzen haben kann, wie Bloch mit Hinblick auf den Nationalsozialismus diskutiert hat und wie Adamczyk bezüglich der Zukunftsversprechen von Neoliberalismus, Islamismus und Faschismus warnt. Und damit wäre ich tatsächlich am Ende dieser Einführung, die hoffentlich nach der erwähnten Raucherpause vielleicht auch mit Blick auf die zuletzt von mir genannten Thesen eine Grundlage darstellt für eine gemeinsame Beratung über die Bedeutung von Utopiebewusstsein für gesellschaftliche Emanzipation aus linksradikaler Sicht. Vielen Dank.